Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spruchbankspiel. Heute mit Dome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I don't know, but I've been told. Music make you lose control. I don't know, but I've been told. Music make you lose control. I don't know, but I've been told. Music make you lose control. I don't know, but I've been told. Music make you lose control. I'm losing it. We might not get tomorrow. do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I hit the floor cause that's my plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on, yeah. I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. Came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Just what the folk came here to do. Yeah, cause it goes on and on and on. Thank you. Oh, to get you home. My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex Maybach for the sexy grown. Put cone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I told her, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. That tonight's gonna be a good, good I bet. Parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you, papà l'americano. Hits. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Dope.

it's a private show. Lady, du bist so kalt wie Eis. So kalt wie Eis. auf Bänder von Designer. Black Express Card ist im Einsatz, macht das Flex Time für die Viber. Gentleman, Schaman, nimm das Sekt, das in die Hand. Schenk ihr Sekt ein und sie tanzt dann extravagant. Sie sieht aus wie eine Türkin, Bauchnabel Piercing. Sie hat zwar kleine Titten, doch ein Arsch wie ein Pfirsich. Langes schwarzes Haar, ihre Lippen sind gestritzt. Guck, wir nehmen sie mit und geben ihr zu dritt. Sie zögert nicht lang und sie steigt in den Benz. Wir gehen allein und wir landen im Bett. Shampoos und Sekt, schamloser Sex. Gib ihr von hinten, Rambo-Effekt. Vodka, Tequila, Bacardi, Rum und Chivas. Belvedere 6 Liter, guck, sie schluckt mehr als Benziner. Sie ist fies, skinny Jeans, gibt sich mies die Kante. Nimm sie in die Suite, gib richtig tief, richtig miese Schlampe. 5 Sterne, Luxuszimmer, argentinisch Rumsteak. Panorama, Fenster, sie will einfach nur noch bumm. Jim Beam und Woody, richtig mies am Body. Sie springt in den Swimmingpool, ich pack sie in der Lobby. Ich geb's ihr, gib mir, gib mir. Ich geb's ihr, nimm sie durch. Ich geb's ihr, gib mir, gib mir. Ich geb's ihr, ist mein Hobby. Jackie, aus Versehen auf den Leppi, hab die Hausparty zerstört und trotzdem findet sie mich sexy, denn sie kennt ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team. Zu sechs im Mercedes, weil alle Jungs müssen mit, ein bisschen sexy die Mädels und auf 100 ein Fick. Hey, Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen, weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Team. Die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Berlin, davon Instagram auf meine Guestlist. Menthol in der Kippe, Soda im Drink. Der Chick will, dass ich für sie so lala sing. Sie will mich intim. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Hautfarbe Ovo Martine. Kokain in der Kabine zu zweit. Der Tod hat die Todespapiere verteilt. All meine Arabs sind heute Latinos. Chica que pase, die Boys sind Amigos. Sie best mit den Joint, lass die Homies dran ziehen. Gesmoked wird nie ohne mein Team. Ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West Wien. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West Wien. Nie ohne, ohne mein Team. Nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang, ab 13 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamazaki. Ich bin um 12, aber eins ist okay. Jeden Tag eine Party. Trete nicht auf, nicht ohne mein Team. Keiner hier nimmt uns die Philosophie. Alles betäubt, Lidocain. Frag nicht, wie viel ich am Kilo verdiene. Ein Chick in der Linken, ein Chick in der Rechten. Wir sehen uns beim Echo, Liste vom Maxwell. Bring mir den Rum, eine Kiste vom Besten. Brauch ein Hotel, Baby, ficken im Backstage. Was heute passiert, wird morgen verdrängt. Lass mich am Strand von der Sonne verbrennen. Sie kommen mit den Kopf, ich komm mit der Gang. In Sachen Gewalt sind wir zu konsequent. Alle aus Ghana sind heute Brasilianer. Prince Boateng von der Copacabana. Guck mal, sein Vater, die Drogen sind clean. Alle wollen mich um, ohne bedient. Doch nie ohne mein Team. Ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West Wien. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West Wien. Wie ohne mein Team, nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang, ab 13 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamazaki, nicht um 12, aber eins ist okay. Jeden Tag eine Party, weil der 13 Uhr ist schon okay. Weil alle Jungs müssen mit, ein bisschen Sekt für die Mädels und auf 100 ein Fick. Kein Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen, weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Team. Hola, hola, hola. Nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang. Ich raste gerne aus. raste gerne aus, deine Laune geht prompt drauf. Nimm alles hier in Kauf, während du euch dem nicht schaust. Laufe ich rein, rufen, fluchen durch das ganze Haus. Voll geschockt, weil sich solche wie du ich gar nicht trauen. Ich war schon immer irre, ist voll normal für mich. Du warst schon immer normal, voll normal für dich. Du mitten im System, Punkt, Punkt, Nasenstrich, fertig, gibt es Klongesicht. Schätzchen, so bin ich nicht.